So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Raucherbalkon. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Ehlichmann und wir gehen Ihre Schuhe auf. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Hallo, Klausi, Mausi. Mein Name ist Erika Berger. Ja, hallo, servus. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Mein Name ist Karl Moik. Ich komme gerade aus dem Musikantenstadel und ich muss euch sagen, es war mal wieder eine ganz tolle Erfahrung. Alter, und der Böhmermann den Hitler nachgemacht hat, das war auch krass, ne, Alter? Ja, mag ich eigentlich nicht Hitler nachmachen, aber er macht das nett. Ja, ja. Ja. Wir können ja mal sagen, wir haben heute hier den Gerard, der ist stumm geschaltet, der kommt nachher aber wieder. Mhm, genau. Bin ich mir ganz sicher. Und, Nicole ist im Keller gegangen zum Rauchen, zum Björn. Ja, okay, das kann ja sein. Ach, die rauchen im Keller. Ja, ja, also die sitzen getrennt. Also Björn sitzt im Keller zum Podcast und Nicole sitzt oben. Ah, okay. Ja, das hat man öfter, ne? Bei so Pärchen, ne? Dass die so getrennt. Ja. Ja. Hatti. Ja, bitte. Was ist denn los in der Podcast-Szene im Moment? Keine Ahnung, da gibt es einen neuen Podcast. Gnadenloses Self-Plugging. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Ach so. Ich ja, wollte, das habe ich dir noch, hab ich dir noch gar nicht erzählt. Du hattest den Tag von diesem kleinen Jungen aus Dresden. Das fand ich total schön. Ja, der ist super. Kleine Gespräche. Ja. Und ja, vor allen Dingen, ich habe das geguckt. Aber Moment, das ist kein kleiner Junge, sondern der ist Jahrgang 92. Der ist halt, der hat halt so eine Krankheit, so eine Hautkrankheit, die sich darauf auswirkt, dass er nicht gescheit wächst, weil da die, was hat er gesagt? Da gibt's irgend so Helferzellen in der Haut, die Haut miteinander verbinden und die fehlen ihm und dadurch ist es so, wie es ist. Aber ist ein Brüller und er hat den Bernhard Hohecker da gehabt. Das ist ja hier für die Geocaching-Szene auch ein Thema, oder? Ja, also ich habe auch geguckt irgendwie, Geocaching? Nö, kommt gar nicht drin vor. Und es war, glaube ich, auch das erste Video, ne, was der gemacht hat. Das war das erste Video, aber Geocaching kam drin vor in dem Video. Echt? Der Hohecker hat das erzählt, dass er das macht. Aber nicht lange, ne? Kurze Sequenz, aber ist ja, dann habe ich die Sequenz, weil ich habe es nur so durchgesäppt oder so. Ja. Ich habe mir viel mehr mal angeguckt, wen der schon alles vor dem Mikro hatte. Der hatte unter anderem irgendeinen Bildreporter, meine ich, vor dem Mikro schon. Also sehr zu empfehlen, kleine Gespräche. Ja, der ist großartig. Pascal, jetzt muss ich aus dem Gedächtnis kramen. Pascal Dublé oder irgendwas. Aber das könnte man notfalls noch nachreichen. Ganz toll gemacht, muss ich sagen. Sehr cool. Auch ich habe mir die anderen Podcast-Folgen von ihm auch schon angehört. Also der machst du das eigentlich? Wann hörst du diese ganzen Podcasts? Ja, das ist, ach ihr Lieben, ihr wisst das doch, ich schlafe wenig. Okay. Ja, also ich versuche von den 24 Stunden, die ich habe, pro Tag so viel wie möglich auszunutzen, einfach. Ja, okay. Und Podcast ist halt meine große neue Leidenschaft und da hänge ich mich halt rein. Ne? Also ich habe aber heute wieder, glaube ich, um die 4 neue Podcasts reinbekommen. Das ist ja mittlerweile so, dass die Leute mich anschreiben. Das ist total witzig. Also irgendwie hat sich da drum gesprochen. Ne? Wenn du einen Podcast machst, schreib mal dem blöden Backhaus, der kümmert sich schon, ne? Was ich auch sehr gerne mache. Also da habe ich einen, der heißt Chromosom 21. Das sind Leute, die sich mit dem Down-Syndrom beschäftigen, weil sie privat damit irgendwie verbandelt sind und Mut machen und ein bisschen erklären, was da geht und was da nicht geht und die was halt Mythos ist, ne? Hier, was weiß ich, Down-Syndrom, Kinder sterben mit 12 später. Ja, ja, da gibt's ja diesen ganzen, genau, gibt's ja den ganzen Blödsinn. Und dann hat mich angeschrieben ein Podcast, der heißt Ruhig Brauner. Ja, wie ich das gelesen habe und ich habe ja. Ich dachte, ja, okay, also es geht schon in die Richtung, wo man dann hindenkt, so, es geht schon so ein bisschen so gegen die braune Richtung, glaube ich, wenn ich das richtig zumindest also so die Stichworte sehe, ne? Ja, genau, da geht's hin. Also da geht's um ja, gegen Rassismus, für Menschenrechte. Ich muss ich jetzt sagen, habe ich heute nicht geschafft reinzuhören, aber ist vom Thema her mal interessant. Wo ist der Gérard? Gérard sucht wahrscheinlich ein Bier im Haus, oder? Wahrscheinlich, genau. Oder steht an seiner komischen Thermo-Schnippschnapp-Dingens da. Thermomixer ist das Gerät. Ja, halt so. Ach, hat er jetzt so einen High-End-Mixer oder was? Ja, so als Vorzeigeding so ungefähr. Also wie war das? Er kann diesen Thermomix, wenn er einen verkauft, dann kann er den erstmal behalten und kann ihn irgendwie günstiger, glaube ich, kaufen. Wenn er einen verkauft, also jetzt haben sie nur irgendwie so ein Vorführgerät und wenn sie einen verkaufen, dann kriegen sie einen eigenen und wenn sie, ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr oder sowas 6 Stück verkaufen, dann haben sie den dadurch praktisch bezahlt. Und wenn nicht, dann ja, entweder geben sie eine zurück oder bezahlen den Rest irgendwie über Ratenzahlung oder sowas. Ah, okay. Das kann er uns ja nachher mal erzählen, falls er nochmal die Taste findet zum Sprechen. Ja, muss er langsam mal, weil wir brauchen für die Shownotes jetzt noch einen Einleitungstext und dann kann er den raus. Ja, mal. Guten Tag. Ach, Gérard. Da ist er. Hallo, Gérard. Erzähl uns doch mal, wie man einen Thermomix günstig bekommt und warum du jetzt einen Thermomix hast und was du damit gemacht hast und warum Chili scharf sind. Genau. Und wir sind fair und sagen dir, wenn du es nicht selber siehst, hier läuft eine Aufnahme, mein Lieber. Hatte ich schon längst gesehen, mein Lieber. Na, also Jod. Ja, manche wissen das nicht. Die hauen sich irgendwie auf die Couch mit einem iPad, ne, Hatti? Und dann... sieht man das nicht. Da sieht man das nicht, ne? In der App, oder? Ja. Nee. Also gut, Gérard, hau mal rein. Ja, wo soll ich anfangen? Also meine Frau hatte einen Thermomix-Abend bei meiner Tante. Und nach reiflicher Überlegung hat die nette Frau bei uns, ist einfach, das Ding ist zu teuer, für auf einmal zu bezahlen. Dafür muss man nicht drum herum reden, das Ding kostet 1.200 Euro, knapp, schon extrem viel Patte. Was uns bisher auch immer, wir wollten schon länger einen haben, hat uns deswegen aber bewogen, keinen zu holen. Ja, und auf dem Thermomix-Abend, hat die Beraterin, die da war, meine Frau mal zur Seite genommen und gesagt, dann komm doch nächste Woche mal vorbei. Und gibt da mehrere Möglichkeiten, sich so ein Ding zu besorgen. Und da war meine Frau halt gestern. Und es gibt halt so, wie wir das jetzt gemacht haben, du kriegst jetzt, also wir haben jetzt einen hier, das ist das Vorführmodell. Also quasi ist meine Frau jetzt Repräsentantin von diesem Ding. Oder Verkäuferin, wenn man es so nennen mag. Okay. Ja, das heißt da Repräsentantin. Und Fakt ist jetzt, also wenn wir den ersten verkauft haben, kriegen wir unseren privaten Thermomix und müssen dann noch 5 weitere verkaufen. Dann gehört dieses Ding uns alleine, ohne dass wir einen Cent dafür bezahlt haben. Du hast dann, ich glaube, 200 Tage oder was rum hast du Zeit. Sollte es wiederum in den 200 Tagen nicht passieren, dass du die 6 Stück verkauft hast, hast du halt die Möglichkeit, entweder ich gebe das Ding zurück und sag, nö, will ich nicht mehr, oder es geht dann in eine Ratenzahlung über. Mit, ich glaube, 35 Euro im Monat. Okay. Ich weiß nicht. Also ich finde diesen Ausdruck Beraterin so schlimm. Heißen die wirklich Beraterin? Das erinnert mich so an die 80er Jahre. Da gab es immer noch, wie hieß die? Da kam dann immer die Avon-Beraterin. Genau. Die Avon-Beraterin. Ja, so ungefähr diese Assoziation habe ich die auch. Und die Top-Tanten. Ja. Oh, nee, genau. Aber die hieß wirklich Avon-Beraterin. Oh. Hallo, ich bin die Uschi, ich bin Ihre private Avon-Beraterin. Wir müssen doch mal nach Ihrem Lidschatten gucken, da können wir einiges machen. Passt halt, also so wie man uns das jetzt erklärt hat, ist klar, wenn jetzt irgendwo einer ist und ich sag jetzt mal, Björn, du wohnst jetzt hier in der Ecke und du möchtest das Ding mal vorgeführt haben, kommt meine Frau quasi vorbei, dann ist halt, ja, die haben schon ein festes Schema, was du machen sollst. Also du sollst an so einem Abend schon 5 Gerichte mitmachen. Das kostet diesen... der das ausrichtet, dem kostet das aber nichts. das wird dann quasi alles von den Beraterinnen organisiert. Du musst halt nur für die Leute sorgen, die da sind. Ne? Und so eine Beraterin kriegt dann, ich glaube, 50 Euro pro Abend, selbst wenn sie nichts verkauft. Ja, das ist ja okay. Also von daher, die entstehen keine Kosten und deswegen ist meine Frau mal mitgegangen. Ich hätte es auch schon länger vor, aber meine Frau war da sehr begeistert von dieser Vorführung allein schon. Weil, wie gesagt, du hast ja keine zwingenden, du musst ja nichts kaufen. Ne? Klar, da spekulieren die drauf, da muss man nicht drum herum reden. Was wird da so gekocht, weißt du das? Also, was auf dem Plan steht, ist, das kann die Beraterin sich in dem Endeffekt, kann die sich das selber aussuchen. Vorgeschrieben ist halt so 5 Gerichte. Ich sag mal, eine Vorspeise, ein Hauptgang und eine Nachspeise muss dabei sein. Was du wiederum kochst mit dem Ding, das kann man mit demjenigen, der halt diesen Abend quasi ausrichtet, mit dem besprechen. Ich sag mal, wenn ich jetzt vorgeschrieben habe, man soll den Leuten noch beibringen, wie man damit Fleisch macht, habe ich jetzt natürlich einen, der absolut kein Fleisch isst, lohnt sich das natürlich nicht, dem zu präsentieren, wie das Ding Fleisch machen kann. Da kann man noch individuell anpassen. Okay. Also ich würde lieber Grills verkaufen, glaube ich. Ja, obwohl ich da ehrlich sagen muss, Klaus, ich bin ja auch immer einer, Fleisch muss gebraten sein. Also gerade Frikadellen und so Konsorten oder Fleischbällchen. Und ich habe mich gestern dran gegeben, ja, und habe versucht, haben wir gemacht Kartoffelpüree mit Hackbällchen in Tomatensoße und Möhrchengemüse. Alles in diesem Ding. Also wir haben keinen separaten Kochtopf oder sonst irgendetwas aufgesetzt. Und das ganze Ding stand in einer halben Stunde komplett fertig da. Ich konnte alle Sachen auf einmal machen. Klar, das Fleisch war jetzt nicht gebraten, aber vom Geschmacklichen her muss ich jetzt für mich feststellen, nicht wirklich einen Unterschied großartig. Ne? Also ja, aber mein Lieber, also so wir in Köln sagen ja Frikadellen, ne? Zu dem Zeug, ne? Wenn die nicht richtig angebraten sind, dann ist er dann so Schonkost, oder? Das hat doch dann was ein bisschen, ist überhaupt nicht böse gemeint, aber hat ein bisschen so was von Altenheim-Essen. Ne? Ja, ich gebe da auch recht, Klaus. Also was, so, klar, wie hat jetzt wahrscheinlich auch sagen, mit einem Steak oder das muss gebraten sein, da führt auch kein Weg dran vorbei, also auch für mich nicht. Ne? Kommt aber dran, was ich damit machen will. Ja. Du hast so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Du kannst mit den Dingen backen. Im Endeffekt kannst du auch, da gibt's extra Aufsätze für. Also da brauchst du auch keinen Backofen mehr anzuschmeißen. Ja klar, eigentlich kannst du ganz viel machen, nur das Einzige, was halt wirklich nicht geht, ist so ein richtig schön angebratenes Stück Fleisch. Nee, das geht nicht. Das geht mit dem Ding einfach. Richtig, das geht nicht. Alles andere kannst du mit dem Ding super fabrizieren. Ja, das denke ich. Wie heißt der bei Hensler? Heinz Hormann? Der würde sagen, es fehlen die Röstaromen. Ja. Ja, ist so. Der sagt immer da, oder zu viel Röstaromen. Ja, ist doch so. Der Hensler, ja. Wie heißt die? Das gucke ich ab und zu. Diese Grill den Hensler. Ja, genau, ist doch so. Aber das ist wunderbar mit dem hier mit Kalli, ne? Ja, Kalli und dann. Ja, ich bin hier nicht schon satt geworden mit dem Zeug. Das ist doch ein Witz, was da auf dem Teller liegt. Da kann man doch nichts mit anfangen. Ja, und dieser Restaurantkritiker, der sagt immer, zu viel Röstaromen oder gar keine Röstaromen. Und das hast du mit dem, mit dem Thermomix hast du mit Sicherheit nicht oder so. Ja, und dann haben sie noch so eine Quotenfrau dabei, die immer so, ach, der Wein passt aber nicht so, der ist viel zu fruchtig und zu perlig jetzt zu der Birne Helene, oder? Ja, genau. Ich meine, im Endeffekt ist das ganze Ding wirklich Kochen für Doofe. Ja, also, was ist das wir schön? Haben jetzt das ganz neue Modell. Komm, zieh dich jetzt nicht so runter, Gérard. Das Nein, muss nicht das sein. Ist wirklich so. Also für einen, der gar nicht kochen kann, ist das Ding echt super optimal, weil du kriegst alle Rezepte aus dem Internet, aus Apps, wirklich von allen Seiten her, die das Ding wirklich super beschreibt und kannst die auf so einen Chip nachher auch speichern. Und ich glaube, ab April geht das auch über WLAN. Die Rezepte kann ich mir auf dem Ding direkt über WLAN raufziehen. Und das Ding sagt mir wirklich, ich schnibbel das klein oder nicht schnibbel klein, halbier das Ding, schmeiß es rein. Mach dieses, mach jenes, das Gewürz, so viel und so viel und das Ding ist nachher fertig. Klar, variieren muss man immer noch. Also ich habe gemerkt, so laut nach Rezept ist auch bei dem Chili, okay, die Würze fehlte da nicht, das eindeutig nicht. Aber so gewisse Aromen, die jetzt dann im Rezept nicht mit drin sind, die man aber selber für seine persönliche Note noch mit da reinschmeißt, das muss man immer noch. Klar, Rezepte sind vielfältig. Der eine macht so, der andere so. Ne? Okay, dann lass uns doch das Geschäftsmodell mal beleuchten. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe dir einen ab davon, dann bist du ja fein raus, ne? Nee, oder? Noch nicht. Nee, noch nicht. Habe ich so verstanden eben. Ja, dann kriege ich meinen privaten. Ja, da kriegst du deinen umsonst. Nee, nicht. Ich muss insgesamt 6 Stück verkaufen. dann habe ich mein Gerät umsonst. Nach dem ersten Verkaufen kriege ich dieses Gerät aber schon. Erschließt mich nicht, verstehe ich jetzt nicht ganz. Das heißt, du kriegst das und darfst es behalten, aber wenn du dann keine 6 Stück verkaufst, dann musst du es per Raten abzahlen. Dann habe ich entweder die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, ich bezahle dir direkt komplett oder ich gebe ihn wieder zurück oder, klar, die Möglichkeit von Raten besteht auch. Okay. Ist im Endeffekt das gleiche Modell, was sie anbieten. Wenn ich jetzt zu dir komme und ich will dir so ein Ding verkaufen, du sagst, nee, das ist mir zu teuer auf einmal, sage ich dir, haha, Momentchen mal. Aber Raten können wir ja auch vereinbaren. Also das geht jetzt auch schon. Und das heißt, ihr könnt auch neue Berater oder Beraterinnen dann auch noch akquirieren wahrscheinlich, oder? Könnte man rein theoretisch. So anders ist das jetzt auch nicht gelaufen. Ne? Vor allen Dingen, du hast den Vorteil, du kannst als Beraterin, du bist nicht nur regional gebunden, ich könnte jetzt quasi auch nach irgendjemand fahren nach Hamburg und dem so ein Ding verkaufen. Rein theoretisch. Ob das natürlich Sinn macht von meinen Spritkosten, der mag ich mal bezweifeln, aber... Tja. Okay. Das, ja. Ja, nee. Also es ist bei euch ja eh gerade schwierig, Klaus. Wie läuft denn das gerade bei dir auf der Kaninchenzucht, auf der Kaninchenzuchtfarm? Wie war eben der Spruch hier, ob Hase, Hund oder Maus, der Thermomix macht auf jeden Fall einen Döner draus. Okay, ja. Schön. Aber du, bei uns, meinst du jetzt essenstechnisch? Ja, du hast ja jetzt hier Mohrrüben-Session, gibt's ja jetzt immer jeden Tag. Die eine kriegt immer eine Mohrrübe zum Lutschen, oder? Ja, haben wir schon. Hat sie schon erledigt. Ah, ja, geht jetzt wieder. Schneller. Also Rohkost ist schon mal abgeschafft an der Stelle. Jetzt sind wir auf dem Stand vegan zu essen. Oh, okay. Dann noch schlimmer. Nur Rohkost ist auch heftig. Zieht die Pommes-Lotte mit? Na, ja, wobei, Pommes sind ja auch vegan, ne? Pommes ja, aber erzähl mal Pommes-Lotte, sie kann keine Mayonnaise nehmen. Zum Beispiel, da geht's schon los. Naja, auf jeden Fall war jetzt die Idee mit dem Vegan-Essen und heute habe ich dann Nudeln mit Tomatensauce gemacht, was ja vom Prinzip her mit Salat vegan ist. Geht, ja. Und für den Rest der Familie habe ich einen schönen Parmesankäse noch mit auf den Tisch gestellt. Jo. Hat sich an der Stelle erledigt. Und alles nur, weil veganes Essen schöne Haut macht. Ja, das. Aber weißt du, ich lasse sie das machen. Sie soll. Ja, das hört wieder auf, glaube ich auch. Ja, klar, wir haben das mit der Großen ja auch schon gehabt. Echt, war das auch so? Ja. Gerard. Das ist vielleicht bei Mädels. Ja. Du hast ja auch eine Tochter. Sind ja schon. Ich bin gerade dabei, ich habe dich gerade erst mal rausgeschmissen, damit ich schreiben kann. Ja, meine Tochter ist da nicht so. Ja, die ist zwar vegetarisch hier, weil meine Frau so sehr vegetarisch ist, aber wenn ich mir mal einen Klumpen Fleisch in der Pfanne haue, dann isst sie den auch. Na, ich schaue mir das an. Also mir macht das ja auch Spaß, wenn ich so eine Herausforderung habe in der Küche, ne? Das ist ja auch okay. Ach, siehst du, Mensch, wir müssen auch noch wieder kochen. Das muss ich über Ostern machen. Ja, kochen müssen wir auch noch, stimmt. Für den Topf-Suchdeckel-Koch-Duell. Damit dein Praktikant was zu tun hat. der kocht das dann alles nach. Ja, der muss halt alles essen. Die ganzen Fehlversuche. Ne, der kriegt ja sonst nichts, ne? Der hockt ja hier. Karl, alles gut? Oh, Chef, alles klar. Ja, dem geht es gut, schau. Du sperrst den wirklich in so eine Kiste ein? Ja, der schläft im Sarg, ne? Also bei Twitter stand heute noch Kiste im Labor. Jetzt ist es schon Sarg. Ja, in der Kiste. In der Kiste wohnt. Ja. Naja gut, ein Sarg ist nichts anderes als eine Kiste, ne? Ist auch eine schöne Holzkiste, stimmt. Ja, das Thema ist heute halt wieder aufgekommen, weil der liebe Jörn Schaar in seinem Haifisch-Podcast, den er macht, Gerard, du hörst den, oder? Ja, ich höre ihn. Genau, und ich habe mich da mal zu Wort gemeldet und dann hat er gesagt, ja, wir haben auch hier einen neuen Twitter-Fan, den Karl Backhaus. ja. Hab ich Spaß gehabt, ne? Das kann ich natürlich gnadenlos ausnutzen, diese Vorlage wieder. Ja. Ich habe das gesehen, irgendwie da kam jetzt auch wirklich ein oder zwei Hai-Filme im Fernsehen gerade, ne? Aktuell irgendwo, ne? War das nicht so? Du, wenn du dich damit beschäftigst, die kommen wirklich andauernd. Das ist also wirklich unglaublich. Und die machen das ja in ihrem Podcast auch. Die haben so eine Rubrik News irgendwie und dann sagen sie immer so, pass auf. Also jetzt über Ostern zum Beispiel, wenn man jetzt die neueste Folge nimmt, das ist die Folge 13 von denen, ne? Jetzt über Ostern kommen auf Free TV um die 5 oder 6 von diesen Haifisch-Trash-Filmen und auf Pay TV nochmal 5, 6 dabei. Also, mhm. Ja, und auf Netflix gibt's die auch. Sharknado gibt's die alle 3 Teile. Kann man anschauen. Und ich mag sowas ja, ne? Wenn du so ein. Hast du alle durch? Nee, habe ich noch nicht alle durch, aber ich schaue mir die noch an. Weil ich mag ja dieses, wenn du einen Podcast hast, der dir das so ein bisschen erklärt. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, das auch anzuschauen. Wie jetzt zum Beispiel hier die, wie heißen sie? Freistunde, ne? Freistunde Podcast. Die haben ja in der letzten Folge den Film S besprochen von Stephen King. Ne? Mit, wie heißt er? Hier der Frankenfurter. Wie heißt er denn? Tim Curry. Tim Curry. Rolle. Genau. Und die haben sich wirklich 3,5 Stunden hingesetzt, haben diesen Film angeschaut und dazu kommentiert. Das ist natürlich super. Jetzt brauche ich nur noch. Und haben TikTok gegessen. Auch, glaube ich, ja. Das ist doch da mit dieser TikTok-Dose, ne? Jetzt brauche ich nur noch den Film und dann kann ich den Podcast auch anhören, weil dann macht der Sinn. Oder Doctor Who. Doctor Who gibt's ja auch einen eigenen Podcast, ne? Oh, nee, also da gehe ich nicht dran. Also ja. Ich bin jetzt echt noch bei Jessica Jones, noch 3 Stück irgendwie und dann gucke ich mir entweder House of Cards an oder ich gucke mir deine Tussi mit der Klo. Kriegt dieses Klo oder die Klodeckel auf den Kopf? Also die kriegt in der ersten Folge kriegt die irgendwie da die ISS irgendwie hat ein Problem und dieses arme kleine, die ist ja 18 oder was, ne? Die wird da von der Klobrille erschlagen und ist dann dood. Aber sie darf halt nicht irgendwie wirklich abtreten, sondern sie wird zu so einem Seelensammler, nennen die sich. Und also wenn ich weiß, worum es geht um die Serie Dead Like Me. Dead Like Me, genau. Und ja, das ist total nett gemacht, weil die sind dann halt, das sind so 3, 4, 5 Leute, die alle Seelensammler sind und die dann immer halt die Leute, bevor sie sterben, vorher schon abholen. Damit sie halt, wie sie immer so sagen, die ganzen Schmerzen und das ganze Leid nicht ertragen müssen. Und dann ja, und dann nimmst du weißt halt, dieser Typ, der stirbt gleich und dann ist dann immer die Frage, schaffen sie es rechtzeitig, den auch noch irgendwie da abzuholen? Manchmal schaffen sie es auch nicht. Und der Witz ist halt, die Leute müssen dann anschließend in ihrem Nachfolgeleben so weiterleben, wie sie rauskommen aus dem Unfall, ne? Ja. Das heißt, wenn die so spät kommen, da gibt's einen, das ist nicht viel gespoilert, es gibt einen, der hat halt einen Ast im Kopf, ne? Und der muss dann den Rest seines Jenseits-Daseins dann mit diesem Ast im Kopf dann verbringen. So, das ist ganz lustig. Jetzt mal das Schlimme, man macht's ja nicht, jetzt machen wir doch mal kurz Self-Plugging. Ich habe gedacht, okay, Klobrille, guckst du mal. Also Klaus und ich, wir haben einen neuen Podcast, Face of Death, also wir besprechen mysteriöse Kriminalfälle. Ich habe bei Google eingegeben, wortwörtlich, oder mach du mal, gib mal bei Google ein Mord durch Klobrille. Ja, okay, das muss ich mal eben mal hier. Weil ich dachte, okay, vielleicht finden wir ja einen Fall, also wir besprechen ja überwiegend Mordfälle. Ich muss ehrlich sagen, ich hab den Browser zu, wenn ich im Teamspeak bin. Ja gut, dann lass ihn zu. Auf jeden Fall als erster Treffer kommt Dead Like Me. Ah, tatsächlich. Ja. Ja. Weil die wird ja auch die ganze Serie hindurch, leider gibt's nur 2 Staffeln, wird die immer, dann treffen die auch andere Seelensammler, ne, die jetzt nicht zu dieser Clique da gehören, ne, und dann so, ja, ich bin die und die. Ach, du bist das Klobrillenmädchen. Dann gibt's echt einen Mord durch Klobrille und ich denke, da geht's immer ganz angepisst weg. Ja, lustig. Also wer Netflix hat und weiß ich nicht, ob es auf Amazon. Ja, aber Klaus, was war denn da los letzten Monat bei euch? Bayern, Junge steckt mit Kopf in Kinderklobrille fest. Am 22. Februar. Oh, haben wir es in die Presse geschafft? Ach so, nee. Du hast nur Mädels. Keine Jungs. Da bin ich raus. Naja, du, wenn es nur so Nachrichten sind, dann ist ja okay, den werden sie wohl hoffentlich einigermaßen gütig ja, glücklich da befreit haben können, oder? Ja, ne, Dead Like Me, also ist eine Empfehlung von Bobson Bob, der hat mir das gesagt. Das wäre schön. Ja, gucke ich auf alle Fälle mal rein, ja, ja. Das lohnt auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, ich gucke zurzeit auf Netflix, wie gesagt, diese Hai-Filme, die da, wo es gibt, diese Sharknado 1, 2, 3, bin ich beim zweiten, bin aber gestern dann tatsächlich irgendwann dabei eingepennt. Passiert auch mal. Und ja, und nebenher schaue ich Dr. House. Okay. Ja. Das ist ja dieser aber, verrückte Arzt. Ja, aber muss ich auch sagen, der gefällt mir vom Typ her super, ne? Der ist voll durch, ja, der Typ, der ist voll super durch. Ja, ist doch klasse, oder? Wenn er sich immer seine Pillen reinschmeißt, weißt du? Und, also so, ich mag ja Sarkasmus und schwarzen Humor und da ist der wirklich vorne mit dabei. Ne? Auch wieder die Patienten, also ja, klar, ist nur eine Serie, aber wie halt die Leute da angeht. Ja klar, können sie ihre Tochter auch gleich aus dem Fenster schmeißen, ne? Und bla bla bla und so. Ja, aber magst du auch den englischen schwarzen Humor? Ja, definitiv. Also jetzt sage ich mal hier, wie heißt denn diese bekloppten Engländer hier, Ritter der Kokosnuss und Monty Python? Ja, da haben wir schon drüber gesprochen, Monty Python sowieso. Ja, stimmt, genau. Und wie hieß der andere? Da gab es immer mal Benny Hill. Genau, ganz alte Serie, aber super klasse. Benny Hill war ja das Vorbild für Dieter Hallervorden's Nobstop Nonsense. Mhm. Ne? Da hat er sich ja das geklaut, die Idee. Ist das so alt schon? Weil ich kenne Benny Hill eigentlich aus den 80ern, 90ern. Und Nonstop Nonsense gab es damals ja auch schon in den 80ern, glaube ich, ne? Es ist alt. Oder 70er? Ja, ich glaube, also wir zwei haben wahrscheinlich die Wiederholung von Benny Hill schon gesehen. Dann. Wahrscheinlich, ja. Genau, und Nonstop Nonsense war dann neu in der Zeit. Das hat man so heimlich dann abends geschaut, wenn die Eltern nicht da waren. Oder? Palim, palim, eine Flasche Pommes Frites, bitte. Ja, genau. Ja, ist doch ja. der meist gecoverste Dieter Hallervorden Sketch. Also der hat mit diesem Palim, palim eine ganze Generation versaut. So sieht's mal aus. Wenn irgendeiner, weißt du erkennst die Leute direkt, du musst nur palim, palim brüllen und dann drehen sich fünf Leute um. Oh, Flasche Pommes frites. Dann weißt du schon genau, ah, alles klar. Ja, gut, das hat aber Louis de Funès auch gemacht. Oh, definitiv. Nein. Doch. Doch. Oh. Ja, ja, nein, doch. Oh. Ja, das ist halt auch, dieses Nein, doch, oh, ist ja, glaube ich, auch jetzt gerade durch die sozialen Medien, ne? Weil das so oft auf Twitter und überall auch immer gern genommen wird, ne? Also als Meme. Okay. Ja, das ist ja alle Nase lang. Wenn einer auf mich sagt, dann kriegst du so eine Antwort da drauf. Naja. HD. Ja. Kann ich auf Veröffentlichen klicken? Schon lange, wegen mir. Ich bin fertig. Ich hab's schon auf meinem Handy. Na wunderbar. Du kannst ja mal deinen Volksempfänger befragen, ob er mit dir spricht. Ja, weißt du. Nett, auf dem Raucherbalkon findet nämlich immer die Aftershow-Party der Cash-Frequenz statt. Letzten Endes. Ganz genau. Und Klaus hat gesagt, so, ich gehe mal nach den Kinder gucken, kommt wieder, hallo zusammen und drückt einen Aufnahmeknopf und schon haben wir mal wieder eine aktuelle Folge vom Raucherbalkon. Was ich auch gerade noch sagen wollte, wo wir gerade bei Louis de Funès waren, was ich unbedingt mal wieder gerne gucken möchte, ist Don Camillo und Peppone. Großartig. Ah, sehr schön. Ja, aber die Originale, nicht die mit Terence Hill. Nein, sicher, die Schwarz-Weißen. Ne? Ja, sicherlich, Italiener, klar. Italiener oder Franzose? Ich glaube, Italiener. Ne? Italiener, ja. Ja. Oder? Ja. Ja, ich weiß, es gibt so ein Remake mit Was hast denn du für ein Datum eingegeben? Ah, vergessen? Ja, ändere ich. Okay, Entschuldigung, mach ich. Es gibt so ein Remake mit Terence Hill, ne? Das ist aber eher schwach. Ja, sicherlich, klar. Das ist schwach, aber... wieso? Was habe ich für ein falsches Datum eingegeben? 23. März 2016. Der zeigt mir hier in meinem Catcher was an von 1970. Bitte was? Also meiner zeigt 23. März an. Danke. Also ich wundere mich eben, warum der ganz unten steht. Ja, das ist Volksempfänger, das war der älter. bei allen anderen Folgen passt es. Und hier zeigt er mir an Folge 13, 7.1.1970. Siebter, also ich meine, also ist ja da mal. Na, man hat die doch nicht mal geboren. Jetzt versauen wir hier die Aufnahme oder Klaus muss das rausschneiden. Das klären wir. Klaus, das schneidest du am besten mal raus. Ich schneide nix. Das ist hier die Aftershow-Party von der Catch-Frequenz. Und so läuft das bei den Jungs. Das sind Profis, die wissen, wie das geht. Okay, also du hast 23. März da stehen, Girard, ich auch. Ja, egal, keine Ahnung. Don Camillo und Peppone, Terence Hill, ja, nee, war nicht meins. Micha war ja letztens bei mir, da hatten wir darüber diskutiert, also das steht bei mir ganz, ganz oben auf der Agenda. Ich möchte gerne die alte, originale Schwarz-Weiß-Serie sehen, soweit die Füße tragen. Kennst du die, Klaus? Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe eine ungefähre Ahnung, worum das geht. Was und denkst du, worum es geht? Selbst da müsste ich jetzt irgendwie kurz überlegen. Was denkst du, worum es geht? Ist er nicht irgendwas auf der, sind die nicht irgendwie auf der Flucht oder irgendwas? Ganz genau, das ist ein Arzt, der aus russischer Gefangenschaft quer genau. durch schneeverschneite Russland flüchtet. Und da gibt's eine Originalserie, oh, ich weiß nicht, 60er, 50er. Und das haben wir früher halt geguckt als Kind. Das war super. Da gab's mal eine amerikanische Verfilmung als Spielfilm. Kommt an die Serie überhaupt nicht dran. Also und das möchte ich gerne sehen. Mein Hirn hat so einen leichten Geschmack von Wodka gesendet bei dem Namen, deswegen Russland. Hm? Nee, habe ich nie gesehen. Aber du weißt ja, ich bin auch nicht der große Fernseh- und Kinogänger. Also ja, aber das war früher. Also ich meine, früher hast du doch Fernseh geguckt. Das war 70er, wo ich das geguckt habe, 80er, Anfang der 80er. Hab ich nicht viel. Ich bin seit. Pass auf, warst du schon immer so ein Waldorfkind? Ich bin seit ich 12 Jahre alt bin mit der Musik unterwegs. Okay. Mit meinem Vater zusammen und dann, wo ich 16 war, mit der ersten eigenen Band und Zeug. Ich habe mein Leben eigentlich in Proberäumen auf Bühnen oder hinter Bühnen oder in irgendwelchen Tourbussen verbracht. Und damals gab es keinen Fernseher in so einem Tourbus. Da war das noch nicht so. Ne? Da hast du, wenn du Glück hast du so einen Sony Walkman gehabt, wo du irgendwie 3 Fragezeichen auf Kassette hören konntest. Ja, wie gesagt, das ist Waldorf, das war jetzt nicht so negativ, aber Waldorf, da hat man so viele Vorurteile. Also ich kenne mich mit Waldorfschülern nicht aus hier, mit Namentanzen und bla bla bla, aber ich habe halt auch irgendwie gehört, haben auch keinen Fernseher und bla bla bla. Das stimmt wahrscheinlich ja, alles gar nicht. Das stimmt alles so nicht mehr. Ja, eben, wollte ich gerade sagen, aber deswegen halt der Spruch gerade von mir, aber ich finde das halt traurig. Also kannst du dich denn überhaupt irgendwie erinnern, wann du mal wirklich... Also wirklich Fernseh geguckt hast? Ich meine, du kennst doch alte Sachen, so Monty Python von früher oder Western von gestern, das hast du doch gesehen mit Fuzzi, das kennst du doch. Ja, das kenne ich, weil ich vieles dann nachgeschaut habe später mal. Aber bei uns war Fernseh. Was wir durften, war als Kinder Pumuckl lief damals schon. Mit Meister Eder. Meister Eder und sein Pumuckl. Die Sendung mit der Maus lief damals auch schon. Die durften wir gucken. Okay. Was wir immer schon gucken durften, war tatsächlich der ESC, also der European Song Contest. Okay. Den haben meine Eltern nämlich auch geguckt, da durften wir aufbleiben. Fußball durften wir schauen, wenn WM war, mit dem Papa zusammen. Und ansonsten, Biene Maja gab's noch. Na, da muss ich schon überlegen. Sesamstraße. Nee, Sesamstraße haben wir eigentlich nie, so wirklich. Okay. Nicht wirklich. Ja, und ansonsten, wir waren halt beschäftigt. Ich meine, das ist auch immer schwer zu erklären, aber mein Papa war halt auch Musiker und wir hatten der Proberaum von der Band von meinem Vater, der war bei uns unten im Haus im Keller. Und da stand alles. Da stand Schlagzeug, da standen Marshall-Verstärker, E-Gitarren, Fender Rhodes Keyboard. Dein Vater. Zeug, die ganze Palette, Mischpulte, die ersten großen Yamaha, damals 16 Kanal, High-End, und da haben mein Bruder und ich uns mit beschäftigt. Und dein Vater hat auch Musik gemacht? Ja. Okay. Mit dem waren wir unterwegs. Auch gecovert oder eigene Band? Nee, der hat eigene Sachen gehabt damals. Aber es ist nie so richtig. Also auch nicht erfolgreich. Also, ja gut, das sind ja, so Jugendträume. Ja, was heißt erfolgreich, ne? Immerhin hat er 5 Kinder großgezogen, ne? Und ist dann anschließend dann. Ja, aber musikalisch meine ich jetzt. In die IT-Reihe. Ja, musikalisch. Ja, jetzt, wenn man ganz ehrlich drauf guckt, das war, was gab's damals? Das war halt so eine Mischung aus Peter Kraus und Peter Maffay oder so dann später. So, also ja. Moment, also Peter Kraus macht Rock'n'Roll, also so richtig Rock'n'Roll. Genau, am Anfang hat er das auch gemacht und dann später hat er den Peter Maffay entdeckt, dann hat er sich da ein bisschen orientiert und in die Richtung... Du alleine! Ja, nee, ganz so schlimm. Nee, die erste, die guten Platten, Revanche oder irgendwas von Peter Maffay, der ist so eine Metallgitarre oben drauf. Ja. Und okay. Wir haben da nie irgendwie... Also ich habe da nichts vermisst. Peter Maffay hat ja nicht auch mal... War das ein Tatort? Das weiß ich nicht. Tatort? Was, Musik oder mitgespielt? Als Musik, da war auch eine ganz... Na, wer war denn das? Im Rollstuhl? Oh, was war denn das? Irgendwie im Rollstuhl was? Der Joker? Keine Ahnung. Moment, war das... Nee, war das nicht Westernhagen? Der Joker, Hauptrolle Peter Maffay, siehst du? Sag ich doch. Okay. Oh, okay, tatsächlich. Ja, siehst du? Genau. Und ich glaube die Musik, die war richtig gut. Ja. Jetzt beim Googeln, da fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Kennt noch einer Kottan ermittelt? Dieser österreichische Kommissar? Kennst du das noch, Björn? Kottan ermittelt? Ja, sagt mir noch irgendwas. Ach Gottchen, ah, schade. Das war noch Zeit früher. Nee, der Joker, Peter Maffay, völlig gut. Damals. Ich glaube, der Soundtrack war richtig gut. Aber gut, Klaus, du hattest ja nichts, also kennst du auch nicht der Joker. Ich weiß nicht, das war Gott, nee, 1987. Ja. Aber das ist ja das Schöne heutzutage, kannst du das ja wahrscheinlich auf YouTube nachschauen. Mit Sicherheit, ja. Das fand ich auch total lustig, wie ich gestern, ich habe ja eine, wie nenne ich es mal, Seriensequenz für unseren Podcast nachgeguckt. Und da saß ein Pärchen im Auto und es läuft im Hintergrund Rolling Stones. Ich sage, yo, das ist unser Fall. Ah, sie spielt unser Lied. Sehr schön. Nee, unser Lied haben sie nicht gespielt. Was kam diesmal? Ah, ich weiß es nicht. Okay, werden wir dann sehen wahrscheinlich. Naja. Ich muss ja noch nachdenken. Es war auf jeden Fall Stones, ja. Sehr schön. Du hast morgen Homeoffice, da kannst du dir das dann anhören. Angucken. Ja, pst. Nicht so laut. Ich arbeite natürlich morgen ganz fleißig 8 Stunden. Ja, aber du kannst ja in der Mittagspause dann... ja, das mache ich. Dir das angucken. Na, sicherlich arbeitest du, klar. Musst du ja auch. Ja, ja. Ja. So, ansonsten, der Gérard ist wieder online. Ja, ich bin wieder da. Jetzt kannst du eine Tasten hauen. Perfekt. Gérard ist zu alt, der ist zu jung dafür. Wie alt bist du, Gérard? 31. Ah, nee. Entschuldigung, 32. Wann bist du geboren? Oh. Was ist das? 84. Nee, also mit 3 Jahren hast du noch nicht Peter Maffay geguckt, der Joker. Nee, ich kenne zwar Peter Maffay, aber das sagt, war mir jetzt auch gerade ganz neu. Ja, aber gut, du kennst die neueren Sachen dann nur von Peter Maffay, also die alten Gassenhauer, die kennst du nicht. Ja, was heißt alte Gassenhauer? Was heißt denn bei dir ganz alte Gassenhauer? Du. Ja, wer kennt das nicht? Ja gut, bei dir ist natürlich, normalerweise, eigentlich war ja heute Mist bei der Cash-Frequenz, normalerweise machst du aber eine halbe Stunde vorher Schlagerparade, ne? Ja, genau. Also von... Ich mag mal behaupten, von Peter Maffay und Westernhagen kenne ich normalerweise 98% der Lieder. Okay. Damit bin ich groß geworden. Ne? Mein Vater hat's gehört rauf und runter. Ich habe jedes Musical damals von Tabaluga und Lilly mitgenommen. Jedes Konzert, was es gab und von Westernhagen bis heute noch. Ich war 16 und sie 31 und von Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles. Oh. Und sie ließ mich spüren. Ich bin kein Kind mehr. Schalalalala. Und es war ich wollte Sommer. Nie erwachsen sein. Oh, Nesaya. Ja, Nesaya war schön. Ja, Ameisen müssen so sein, oder? Wie war das beim... Tabaluga und Lilly, glaube ich, von den Ameisen, das heißt, Arbeit ist das halbe Leben. Okay. Ja, wie gesagt, damit bin ich groß geworden im Endeffekt. Und jetzt auch die neuen Platten, die der gemacht hat. fantastisch. Also da hat Westernhagen hat ganz stark abgenommen und Peter Maffay hat da nochmal richtig eine Schippe draufgelegt. Wie heißt der andere? Herbert Grönemeyer, ne? Oh ja, Herbert Grönemeyer mit Bochum. Männer, wo ich den Text bis heute noch nicht richtig verstehen kann. Aber der Herbert Grönemeyer ist, glaube ich, auch eigentlich erst richtig berühmt geworden durch das Boot, oder? Da hat er da mitgespielt, ne? Das Boot damals? Da hat er mitgespielt, aber ob er dadurch erst richtig berühmt wurde, weiß ich nicht. Aber da hat er irgendwie alles mitgespielt, was Creme de la Creme war. Also Grönemeyer, würde ich sagen, hat so den Durchbruch gehabt, gerade mit diesem Bochum-Album, also mit diesem, da ist Männer drauf, da ist Bochum drauf, da ist Alkohol drauf. Ich glaube, da hat's ihn so richtig nach vorne gespült mit. Und diese Charade, Mambo, ne? Ist da auch drauf, ne, oder? Ja, ich drehe hier schon seit Stunden. Heißt es Charade? Wie heißt? Ja, Currywurst, weiß ich nicht, war das auch drauf? Du meinst das Lied mit, wo der den Parkplatz sucht? Currywurst war war auf dem ersten Album. Das war nicht auf dem Album. Ja, aber das ist immer so ein Lied, wenn ich das als Discjockey gespielt habe, wenn ich Mambo gespielt habe, das war immer hier so, nicht Charade, wie heißt das, wenn die sich an der Schulter fassen und so eine Schlange machen, durch die Gegend laufen, wie heißt denn das? Polonaise, genau. Und musikalisch haben wir danach immer gleich gespielt, Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Das passte vom Beat immer genau. Das konntest du immer gut reinwecken. Du hast Mambo, Herbert Grönemeyer gespielt und dann hinterher Gimme Hope, Joanna. Das war total geil. Kann mich heute noch erinnern. Mensch, ich muss mal wieder auflegen gehen. Ja, das war schön. Das kennst du auch, ja, ne, Klaus? Mach doch noch 2 Jahre. Ich habe ja gesagt, wenn ich und meine Frau kirchlich heiraten, gehen, seid ihr alle herzlich eingeladen. Du als DJ. Ja, super. Ich als DJ und du kommst raus aus der Kirche, spiele erst Mambo und dann spiele ich Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Und Klaus kommt dann und haut dann irgend so einen Gassenhauer von The Cream raus, was keiner kennt. Nee, ich würde da ein paar nette Sachen aus der Rocky Horror Picture Show spielen, weil da gibt's auch eine schöne Hochzeit. Klaus kommt nicht drum herum, bis der mindestens ein Lied von den Blues Brothers gespielt hat, sonst kommt er nicht nach Hause, dann kann der machen, was er will. Let's get the time warp again. Ja, genau, ja. Time Warp ist doch Rocky Horror Picture Show, ne? Ja. Die Rocky Horror Picture Show. Ich überhaupt nicht, das sind so Filme, da komme ich nicht ran, und auch, geht ja gar nicht, und wie hieß dieser andere? Jesus Christ Superstar. Oh, auch nicht meins. Ja. Nee, aber pass auf, Hati, mit der Rocky Horror Picture Show solltest du dich nach München verirren. Hier läuft die immer noch. Jede Woche. Im Kino, ja. Jede Woche 3-mal im Programmkino. Okay. Mit die Jungs verkleidet, alles pipapo, mit Reiswerfen, mit Wasserpistole, mit Zeitung auf dem Kopf und mittanzen und allem, dann müssen wir dahin. Also das ist wie bei uns. Bei uns gab es hier immer, ich glaube, letztes Jahr zu Weihnachten das erste Mal nicht. Bei uns gab es immer in der Uni in Göttingen die große Nikolausfete. Ich habe da auch ein paar Mal Musik gemacht, hinterher gab es Musik. Und in den Hörsälen wurde immer die Feuerzangenbowle gezeigt. Okay, auch schön. Ja, die Studenten konnten das alles mitsprechen. Also immer, wenn Jokes waren, haben sie das gemacht. An einer bestimmten Stelle im Film klingelt, glaube ich, ein Wecker. Die Leute haben, wie der Film anfing, haben die alle ihre Wecker gestellt. Alter, wenn im Film dieser scheiß Wecker geklingelt hat, haben in diesem ganzen Hörsaal diese Wecker, das war geil, das Wecker geklingelt, Alter, das war der Hammer. Und die konnten alles mitspringen. Also Pfeiffer mit 3F und so, was ist eine Dampfmaschine? Das war der Oberkracher, das war so geil. Die alkoholische Gärung. Ja, das konnten die alles mitsprechen. Und da gab es dann hinterher kam dann immer, das war immer zur Weihnachtszeit, Nikolaus-Party, und zur Weihnachtszeit, da kamen dann immer Osterhasen an, das waren immer ganz adrett und super muskulös ausgebildete Studenten und so, die haben das immer gemacht und so, und die hatten immer Osterhasenkostüme an zu Nikolaus, das war großartig, die haben immer so gestrippt im Osterhasenkostüm, das war der Hammer. Das war echt geil. So wie ich. Bisschen Bilder im Kopf setzen. Ich will mir gerade schwer überlegen, ob ich meine Tochter Sonntag rausschicke, Eier suchen. Johnny Cash, Ring of Fire. Ich hab einen Ring um meine Eier. Das macht mich geil und macht mich heil. Aber kann ich empfehlen, ich weiß nicht, hast du den Johnny Cash Film gesehen? Walks the Line. So geil. Also Walks ich finde den richtig geil. Walks the Line und der andere, wir kommen immer auf Filme wieder zurück, aber Filme sind halt schön. Wie hieß dieser schwarze, blinde? Ray. War auch richtig geil. Der Ray Charles. Den fand ich noch eine Stufe besser wie den Walks the Line. Der ist heftig mit dem Drogenentzug am Ende. Der hat ja als Einstiegsdroge, glaube ich, gleich Heroin genommen, ne? Der hat ja gleich alles übersprungen, der hat gleich sofort Heroin genommen, meine ich, ne? War doch so, oder? Nicht kleckern, klotzen. Gleich sofort, bam. Das fängt ja schon heftig an, wenn der Bruder von ihm quasi schon in diesem Bottich da ertrinkt, ne? Das ist ja schon wirklich ein ganz, ganz klasse Film. Ja, das ist dann unsere Filmempfehlung für Ostern. Ja, Scheiß auf Crystal Meth, wir nehmen Heroin, genau. Genau, wie das sich gehört früher. Ja. Wobei ich jetzt einen Bericht gesehen habe, dass es ja eigentlich eine falsche Aussage ist. Crystal Meth, hat man ja immer gesagt, macht ja sofort abhängig, aber das stimmt wohl nicht. Das ist personenabhängig. Aber ich glaube, das ist bei jeder Droge so, oder? Ja, das Thema Sucht an sich ist personenabhängig, ne? Du kannst ja theoretisch von allem süchtig und abhängig werden. Ne? Wenn du es gescheit anstellst. Ja, geht ja schon los mit, was weiß ich, Tabletten, Nasenspray ist, glaube ich, auch so ein Ding, ne? Ich wollte es nicht sagen. Aber stimmt, ja. Ja, und an Ostern kommt natürlich wieder Ben Hur, oder? Kommt das Ostern? Aber das muss ich so sagen, wie sagt man, es sind Monumentalfilme, ne? Das war noch nie meins. Also ich habe noch nie Ben Hur gesehen. Noch nie. Echt nicht? Ich habe auch noch nie einen Asterix-Film gesehen. Also Ben Hur war das erste Video, was mein Vater auf VHS gekauft hat. Und so waren das zwei Kassetten sogar. Weil das okay. War für Ostern, das war ja ein bisschen auch christlich angehaucht. Ja, mit der Erlösungsgeschichte hinten. Aber ja, klar. Das war sowas. Und das wurde bei uns an Ostern regelmäßig geschaut. Ben Hur. Also mit Charlton Heston, die Verfilmung. Ja, ja, original. Ich habe auch diese ganzen Klassiker wie hier Dr. Zhivago. Nie gesehen. Oder Casablanca. Auch nie gesehen. Ach doch, Casablanca habe ich schon gesehen. Ja, es sind so Blade Again, Sam? Das war alles nie so meins. Gut, Gérard ist zu jung dafür. Björn weiß ich nicht. Björn war nicht so meins. Nee, eben. Also die Dinger gab es bei uns dann schon, weil mein Vater hatte einen, damals brauchtest du einen Filmvorführschein. Das kennt ihr wahrscheinlich kein Schwein mehr, oder? Von gehört, ja. Ja, und dann konntest du dir bei der Stadt Filme ausleihen, also richtig auf Zelluloid, Rolle und einen Projektor. Und dann wurde die Leinwand aufgebaut und dann wurden Filme gezeigt bei uns daheim. Also richtig mit einem Projektor, mit Birne drin und Rollenwechsel und allem Pipapo. Und was hat er immer noch angeschleppt? Jetzt muss ich kurz überlegen. Wie heißt er? Das voll elektrische Haus, der Komiker. Keaton? Nicht Ben. Buster Keaton. Buster Keaton, ja. Genau, oder Harold Lloyd. Wo an der Uhr. Aber wie wir vorhin diese alten Geschichten gemacht haben, sagte mir mein Vater letzte Woche, und ich dachte, der war schon lange tot, Jerry Lewis ist, glaube ich, letzte Woche 90 geworden oder so, ne? Echt? Ich meine ja, Jerry Lewis, und der lebt noch, ne? Und das waren ja auch coole Filme hier die Nummer mit der Schreibmaschine, die kennt doch jeder, ne? Der Bürotrottel. Ja, das war doch der Hammer. Jerry Lewis, ich gucke gerade mal hier bei Wikipedia. Nee, scheiße, ist gar nicht Wikipedia, ist die direkte Seite von dem. Hat der keine Wiki-Seite? Doch, da hat er eine Wiki-Seite. 16. März, steht da. 16. März 1926, ja, letzte Woche, 90 geworden. Der lebt. Ja, 90 Jahre. Ist krass, ne? Ist sauber. Hätte ich jetzt nicht. Ich habe auch immer gedacht, ich dachte, der wäre verstorben und so. Und der Tollpatsch war ja so ein... Ja, der hat ja auch hier mit Dean Martin und so Leuten da zusammen, oder? Ja, ja. Die sind ja alle alt. Also, ja, Dean Martin ist ja, oder lebt er am Ende auch noch? Dean Martin? Ich weiß gar nicht. Nee. Moment, Dean Martin. Das Red Pack ist doch komplett tot, oder nicht? Sammy Davis Jr. und der Dean Martin und der Frank Sinatra. Dean Martin? 95 schon gestorben. Ja. Genauso wie Elvis Presley. Der ist auch früh gestorben. Elvis ist nicht tot. Das ist auch so eine Wolke, die immer über irgendwas schwebt, dass Elvis nicht tot ist. Ja, aber Tupac auch nicht, ne? Wer? Tupac. Tupac. Ja. Tupac Shakur. Wahrscheinlich. John Lennon auch nicht. Die sitzen alle auf einer Insel irgendwo und spielen Karten. Ja, hat die doch Verschwörung, ne? Nee. Ah, nee, bitte nicht. Ich glaube, wir sind da auf einem anderen Weg. Da fahren wir besser mit. Ja, schön. Ja, aber jetzt ist Ostern und ich freue mich auf Ostern auch gerade deswegen, weil nämlich gerade auch im Fernsehen einiges an schönen Filmen kommen wird. Das ist ja, ist das bei euch auch so? Ostern ist so für mich immer so Fernsehschau. Eigentlich eher Weihnachten, aber ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Du hast ja noch eine ältere Tochter. Kommt die denn so Weihnachten, Ostern? Kommt die zu euch? Nee, die kommt nicht. Die ist ja in Schottland oben. Ach, die ist in Schottland. Ah, ja, stimmt, und, ja. Und das ist jetzt, also nur für ein paar Tage runterzufliegen und hin und her, hat sie gesagt, das ist jetzt zu viel. Und ich glaube, die fühlt sich auch recht wohl. Weißt du, was jetzt cool kommt? Also, wenn du jetzt diese Folge da hochlädst, dass du vielleicht an dieser Passage Schottland vielleicht so ein paar Dudelsäcke einspielst oder so. Da sind wir jetzt groß drin. Ja, also Sound einspielen und ja, es ist schon... Es hat schon was. Aber das können wir eigentlich auch mal sagen, generell hier mal für, also wenn hier Leute zuhören, die auch so irgendwie Audio aufnehmen, freesounds.org, ganz große Empfehlung, wenn ihr irgendwelche Sachen braucht. Ihr könnt filtern auf Public Domain Lizenz, dann habt ihr alles, was ihr dann findet an Sounds, ist freigegeben. Könnt ihr damit machen, was ihr wollt, braucht ihr nicht nachfragen und nix. Und für bestimmte Projekte ja. Gibt's dann eine ganze Menge. Ich weiß nicht, Gérard, hast du unsere Folge schon gehört von Klaus und mir? Nein, ich hab's noch nicht gehört. Ich hab's für morgen auf der Arbeit auf dem Plan. Na, da bin ich mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, aber was hast du? Ihr guckt Filme? Ostern ist Filme gucken oder so? Also jetzt fragen wir erstmal, du hast ja auch eine kleine Tochter. Also gehst du denn auch erstmal raus und versteckst Ostereier draußen? Oder hat die da keinen Bock mehr drauf? Doch, selbstverständlich. Und wir machen das immer Ostersonntag. Ja, klar. Das ist sowieso. Ostersonntag läuft bei uns so. Wir stehen sehr früh auf, weil wir machen bei uns im Garten ein eigenes Osterfeuer. Mhm. In der Feuerschale. Und vorher, bevor wir das Feuer anmachen, schauen die Kinder halt im Garten, ob irgendwas vielleicht... Kinder, also auch die Große. Ne, die Große ist ja nicht da, aber wenn die da ist, ist die auch dabei, ja. Also ich rede von der Großen, die da ist. Ja, die Hanna, ja, selbstverständlich. Ja, ja. Da werden ein paar Mohrrüben in die Ecke gelegt. Ja, das schauen wir mal. Also in der Regel ja so ein bisschen so Kleinigkeiten, also was weiß ich, so ein Schleichpferdchen oder irgend so was, also so ein Okay. Zeug. Ein bisschen was geht schon, ja. Und dann machen wir Feuer an und trinken dazu Kaffee, dann Frühstück und das Feuer brennt bei uns dann Ostersonntag meistens den ganzen Tag. Und wenn's Wetter hinhaut, dann, wenn die Glut dann gescheit ist, dann grillen wir dann anschließend noch dann immer. Oh, da kriegen wir bestimmt ein paar schöne Periscope-Bilder. Ja, das könnte man machen, stimmt. Ich habe ja Periscope jetzt, da kann man ja live zuschalten dann. Bin ja auch im WLAN ist das schön. Genau, bin ja hier auch noch im WLAN dann auf der Terrasse. Weil wenn du unterwegs bist mit dem Periskop, ist das ja eigentlich... Das frisst dein Datenvolumen, das geht gar nicht. Genau, und wenn du kein Datenvolumen mehr hast, dann kannst du die eigentlich vergessen, dann brauchst du es gar nicht anmachen, weil das überträgt halt nichts. Ne? Ja. Liegt denn noch Schnee bei euch? ein paar Brocken liegen noch da. Ja, wo, also da, wo du es halt hingeschaufelt hast, ne? Aber sonst ist jetzt auch soweit. Aber du, es kann durchaus sein, dass es nochmal schneit. Ja, haben wir schon ein paar Mal gehabt jetzt an Ostern, dass es noch geschneit hat. Mhm. Ja, und klassisches Osterfest bei uns. Ja, aber du sagst, ihr guckt, ich meine, gut, ihr guckt ja dann wahrscheinlich Netflix oder Amazon Prime oder so, ne? Ja, es wird so, ich habe ja diesen Online-Videorekorder auch, einen Account. Ach, OTR, ja. Genau. Mhm. Und wenn da was Interessantes dabei war, dann lade ich das halt runter und dann schauen wir es halt zeitversetzt, wenn ich es runterladen kann. Weil genau. Das ist du hast da so einen Premium-Account, dass du gleich runterladen kannst, ne? Ja, klar. Was kostet der? Da musst du so Punkte aufladen und der kostet im Monat 60 so Punkte, das sind 60 Cent. Und dann kostet jeder Download halt nochmal 2 Cent oder irgendwas. Okay. Aber du musst doch vorher bei diesem OTR-Download-Geschichte, du musst doch vorher sagen, was du runterladen, was er aufnehmen soll, ne? Oder kannst du jetzt einfach sagen, ich möchte jetzt das runterladen? Nee, du musst doch vorher eigentlich so anklicken und sagen, so bitte, das nimm für mich auf, ne? Das musst du mal, wenn du den Premium-Account hast, dann, wenn du den abschließt, dann gibt's so eine Checkbox, ich beauftrage hier diese Firma OTR für mich, alles aufzunehmen. Genau, aufzunehmen. Das, und dann sind die fein raus, weil ich habe das beauftragt, ne? Dass ich das alles aufnehmen will. Und das heißt, du kannst dann auch die Tagesschau runterladen. Alles? Ja. Ja. Ich komme ja auch hier, was weiß ich, hart, aber fair oder was mich halt interessiert gerade, ne? Ja. Okay. Das ist eigentlich, ich finde das ich finde das ein cooles Tool. Ja, ist auch geil. Kostet wirklich nicht jetzt so viel Kohle und ja, dann nimmst du halt das, was du haben willst, lädst sie halt rund. Haben eine schöne Suchfunktion auch mit Genres, dann was weiß ich, gibt's da einen Zeichentrick und dann haut er dir die Zeichentrickfilme raus, die gerade verfügbar sind. Ja, passt. Also dieses zeitsouverän Fernsehschauen finde ich total gut. Okay. Ja, alles andere wäre bei uns auch gar nicht möglich. Ich wüsste gar nicht, wie ich das schaffen soll, um 20.15 Uhr mich vor den Fernseher zu setzen. Ich schaffe ja kaum, um 20.15 Uhr am Raucherbalkon zu sein. Ja, und dann so einen ganzen Film schauen. Ja, da muss ich auch still sitzen dann. Und ich mag das auch, wenn ich Stopp drücken kann. Ja? So. Klar. Also ich habe da jetzt noch nicht so den Plan. Also ich muss ja Karfreitag, weiß ich gar nicht. Nee, Karfreitag ist gar nichts geplant, glaube ich. Samstag bin ich auf dem Geburtstag von der Leni vom Enzyklia-Podcast. Da bin ich auf dem Geburtstag. Die ist 30 geworden. Sonntag nehme ich, glaube ich, Retro-Kompott auf. Abends. Oh ja, seid ihr schon wieder dran? Ja. Oh, Sonntagabend. Ich auch einen Termin für Sonntag jetzt. Sonntagabend Retro-Kompott, genau. Ja, muss ich sagen, an der Stelle auf jeden Fall, wer Zeit hat, live anhören. Ist sehr lustig. Tja, wer Bock auf C64 und Amiga hat, also Thema ist diesmal die zweite Rutsche. Die erste Rutsche haben wir ja schon durch, ist Spielumsetzung, also Kinofilme als Spielumsetzung. Und also bei der Recherche ist uns aufgefallen, wir hätten nie gewusst oder nie gedacht, dass es so viele Filme als Spielumsetzung geschafft haben. Ist der Wahnsinn. Oh ja, da habe ich mich bei der ersten Folge schon im Chat schwer in die Nesseln gesetzt, weil ich gesagt habe, Ghostbusters ist scheiße. Da muss ich, wie gesagt, das heißt Nesseln gesetzt, aber ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe ja nicht alle gespielt. Ich meine, Ghostbusters habe ich gespielt und es hat Spaß gemacht, deswegen, also ich fand's gut, aber es gibt ganz viele andere Spiele, die wirklich ganz gruselig sind als Umsetzung. Also, oh. Ich bin mit dem Ghostbusters-Spiel nie warm geworden. Das ist auch immer so eine Geschmackssache, deswegen. Was war denn dein Spiel damals? Was hast du denn gerne gespielt, wo du sagst, damit bin ich warm geworden? Also, ich hatte ja, das habe ich ja, genau, habe ich ja im Retro-Kompott schon mal erzählt. Ich war ja schon mal da als Zeitzeug. Ich habe ja C16 gehabt. Und, da gab es nicht so viele Spiele. Was ich super fand, und das habt ihr auch in der vorletzten Folge, das war Winter Games. Mhm. Also auch um C16 war das super umgesetzt von Kingsoft, hieß die Firma. Genau. Ich glaube, das war so die große deutsche Spieleschmiede für den C16. Und die hatten ein Spiel, das hieß Tom. Da musstest du durch so eine Pyramide laufen. So so ein typisches Jump and Run mit so Spinnen, die ja riesig waren und du musstest irgendwie, da hattest du so Trampoline und Aufzüge. Ja, das habe ich gern gespielt. Und Scramble. Das war das erste Spiel, was ich bekommen habe von meinem, damals zum Geburtstag von meinem Vater. Auf Kassette noch. Ja. Also Ladezeit von jenseits von Gut und Böse. Ganz schlimm war dann, wenn am Ende stand Load Error. Ja, und vor allem, das ist wirklich eins von denen, das habe ich tatsächlich komplett durchgespielt. Und wie das so ist, du erwartest irgendwas am Ende, ne? Und dann hat es einfach von vorne angefangen wieder. In dem ersten Level nur ein bisschen schneller. Ja, so war das. War das halt. Ja. Und dann ganz groß gefreut habe ich mich noch, dann gab es das Kickstart mit dem Motorrad Motocross. Mhm. Gab's dann, das war dann schon auch für den C16 wo du zu zweit spielen kannst, ne? Also gegeneinander fahren kannst. Ja. Das war dann für den C16 damals schon großartig. Und Formula One war ein Autorennspiel. Autorennen, ja. Ja, also von der Grafik ja, so weiße Balken, ein Auto und hinten sind so ein paar Hochhäuser gewesen. Das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Mhm. Aber vom Spielspaß her war das super. Ja, da haben wir uns mit beschäftigt. Und wir haben tatsächlich Compute Mit hieß die, glaube ich, für den C16. Da konntest du, das kennst du auch noch, da konntest du Coding abtippen. Gruselig. Hast du sowas mal gemacht? Ja, ja. Grauenhaft. Du hast echt tagelang gesessen, hast das Zeug abgetippt. Dann hast Pokes dann, und Peaks. Genau. Und dann musstest du das über die Maschinensprache starten mit irgendeinem SYS 635.45 oder was, ne? Naja. Und dann kam das Ding nicht an den Start, weil dich irgendwo vertippt hast. Oh, du liebes Lies. Ja. Aber hat auch Spaß gemacht. Ging die Zeit auch mit. Der Gérard ist schon wieder weg. Ich weiß ja, Björn, der hat doch auch gespielt früher, oder? Ja, der ist aber auch abwesend. Sind wir abwesend? Ja. Arne haben wir noch. Der ist zu jung. Aber was war Arnes erstes Spiel? Auf dem PC oder auf dem Computer? Auf PC oder Computer? Das ist natürlich auch eine geniale Frage. Ich glaube, mein allererstes Video. Ach so, ja, War nur PC. Für mich gab es Computer, das war so C16, C64, Amiga und so, und dann gab es PC. Ach so, ja, okay. Ja. Ja, die Endzeit vom Amiga oder so, das war, da ist Arne gerade geboren. Also ich glaube, das erste Spiel so wirklich videospielmäßig war Super Mario World oder Bros, weiß ich gar nicht genau, für den Super Nintendo. Stimmt, die kamen ja auch noch, also neben den PCs, da kamen ja noch diese ganzen Konsolendinger, die kamen dann ja auch irgendwann. Konsole habe ich nie gehabt. Als Kind habe ich mich auch nicht, also relativ spät, also wir haben eine Wii hier. Das war es dann aber auch. Ich hab mir tatsächlich, glaube ich, mit 18 oder so dann so ein Nintendo Super, wie hieß das, Super Nintendo oder was gekauft. Da gab es dann Mario und da gab es sogar Blues Brothers als Spiel. Das habe ich jetzt letztens wieder im Netz gefunden. Ja, auch so ein Jump and Run, wo du irgendwie Noten sammeln musst und irgendwie rechtzeitig zum Konzert kommen musst. Das ist ganz nett. Ich glaube, das nächste Spiel, an das ich mich erinnere, müsste dann schon Sonic gewesen sein. Auf der PlayStation 1. Sonic? Ja. Oder war es auf dem Rechner? Ich hätte gesagt, Sonic war Sega. Sonic ist Sega, ja. Meine ich. Ja, ich meine, ich hatte dann eine Rechnerversion. Also es gab ja mehrere Teile von Sonic. Und ich hatte da eine PC-Version von, beziehungsweise mein Vater, und die durfte ich dann halt auch ab und zu mal spielen. Auf PC war mein erstes Spiel Myst. Das war so ein... Schön. Ja, und irgendwo, irgendeine Stelle gab's, da warst du tot, da kamst du nimmer weiter. Da konntest du machen, was du wolltest. Ich glaube, da habe ich sogar so ein Lösungsbuch gekauft. Ja. Spielen deine Kinder heute noch, Klaus? Haben die sowas? Auf dem Handy? Spielen die da Spiele? Haben die Smartphones, deine Kinder? Die Hanna hat ein eigenes und die Lotte spielt auf dem, ich habe hier so ein Huawei Android Pad. Und da spielt die so Pferdespiele. das Spiel. Dann kannst du ausreiten. Okay. Über Bäume springen und dann, was sie gerne macht, ist Temple Run. Den Monster im Rücken. Ja, ja. Ja, genau. Und dann haben wir ein ganz nettes Spiel, das nennt sich, oh, warte mal, da muss ich mal eben schauen, da kann ich mir den Namen nicht merken, aber das habe ich sogar auf meinem, das heißt Piano Tales. Piano? Also Klavier? Ja, Klavier. Da hast du so, da hast du so eine, so wie so eine Klaviertastatur, die von oben nach unten läuft in dem Bildschirm und du musst die Tasten rechtzeitig drücken, um die Melodie richtig zu spielen. Okay. Also, je länger du das schaffst, umso mehr Punkte kriegst du. Und also so ähnlich wie die ganzen Guitar Hero Teile, die dafür. Ja, gibt. Genau, so ein bisschen in die Richtung. Und das ist nett. Da gibt's die klassischen Stücke für Elise oder irgendwas und das wird halt immer schneller. Und wenn du eine gewisse Punktzahl hast, dann kriegst du neue Stücke. Also andere Musikstücke, die du spielen darfst. Das machen sie ganz gerne und warte mal noch. Das läuft ja alles hier auf meinem Telefon. Gérard, ja. Was spielt denn deine Tochter? Die hat auch irgendwas gespielt hier, wie sie bei mir war auf dem Sofa. Die spielt doch auch schon, deine kleine Tochter. Was spielt die denn? Ah, das sind aber bei ihr noch so, da gibt's ja auch Lern-Apps für, sag ich mal, ne? In ihrem Alter halt noch mal. So, guck mal, wo das grüne Teil hingehört und so weiter und so fort. Ansonsten ist keine großartigen Spiele. Weil alles noch so okay. Auf dieser Lernbasis so ein bisschen. Boah, Lernspiele waren auch cool. Entschuldigung, hat die das mit dich unterbrecht, aber wenn. Nee, alles gut. Wo Gérard sagt, Lernspiele, da fallen mir so drei Sachen direkt ein. Das erste, ganz logischerweise Löwenzahn, dann Patterson und Findus. Und was ich dann noch früher hatte, war Adi oder sowas ähnliches, so ein komischer Alien. Der hat da einem auch immer ziemlich viel erklärt. Der Mathe-Adi. Ja, genau, Mathe-Adi. Genau, den kenne ich ja. Ja, den kenne ich auch noch. Aber nee, Gérard, deine Tochter, die hat doch irgendwas gespielt. Die hatte da irgendeinen Typen, hat sie doch da bewegt im Bildschirm. Der hat doch so eine Panzerfaust in der Hand. Ja, genau. Sie spielt unheimlich gerne Call of Duty und zieht sich immer wieder ab. Eigenen Counter-Strike-Account, oder? Ja, genau. Ja. Was meine Kleine noch spielt, ist mittlerweile dieses Cash Royale. Das ist diese abgespeckte Version von Cash of Clans, wo du nur die Angriffe fährst. Ja, das macht ihr auch Spaß. Also, worauf meine Tochter momentan ganz abfährt, ist, also bei der Wii ist es Bowling. Und ja, ich habe jetzt seit einer Woche, habe ich jetzt die alte NES hier, also die erste Nintendo-Konsole, die rauskam, mit dem ersten Mario-Teil, da kriegt meine Tochter auch nicht mehr von weg. Also Bowling kriegt sie schon hin, das ist ja cool. Ah, das ist jetzt auch nicht so schwer, ne? Wenn die jetzt mal, na klar, die trifft jetzt noch nicht alle Pins ohne Ende, aber für sie reicht halt Hauptsache, sie trifft mal einen. Also auf der Wii finde ich ja extrem cool Tennis, aber da habe ich bei meinen Eltern im Wohnzimmer Verbot gekriegt für, weil ich da mal die Lampen an der Decke zerkloppt habe. Boah, da dauerte hier exakt, ich glaube, ich habe das Spiel bekommen mit dem Controller, ich glaube, das dauerte exakt 3 Minuten, da war der erste Controller schon kaputt und meine Tochter aus der Hand geflogen ist. Patsch, Lager da. Okay. Ja, wenn es beim Controller bleibt, ist ja gut, wenn der direkt in den LCD-Fernseher rammelt. Dann wäre ich, glaube ich, auch nicht so ruhig geblieben. Ja, so habe ich einfach den dritten Controller rausgenommen, Schatz, mach dir nichts raus. Kann passieren, hier hast du den nächsten. Ja. Das habe ich noch nie gemacht, dieses mit diesem Wii, mit diesen Handcontrollern da. Ich habe sie zwar hier, weil ich habe da Spiele auf der Festplatte, das ist eine gecrackte Version, aber wird hier auch selten angeschmissen. Überhaupt die ganzen Spielekonsolen werden hier seltenst angeschmissen. Ich habe noch eine PlayStation 3, ich habe noch eine PlayStation 2, aber ja, und jetzt habe ich mir von einem Kumpel halt die erste NES-Konsole nochmal ausgeliehen, weil ich dieses Retro-Gefühl nochmal haben wollte, wo ich mit den Konsolen halt anfing, ne? Dieses pixelige Mario, den ersten Teil, und ich musste feststellen, ich bin da echt ein Nerd drin, ich kenne noch alle Geheimgänge, ich weiß noch, wo was ist, und dann nach zig Jahren Spielpause. Ja, sowas merkt man sich. Ja, jetzt habe ich gerade noch geguckt, hier auf dem Linux-Rechner habe ich noch Tuck Supercard. Das ist so wie Mario Kart. Das spielen die Kinder auch ganz gern. Was ich noch suche für die Konsole ist Paperboy. Das suche ich aber für den Gameboy, suche ich immer noch. Das gibt's also in einer schlechten Umsetzung fürs Handy und fürs Tablet. Also ich weiß nicht, für die Androiden. Wir hatten es ja letztens als Spielaufgabe beim Retro-Kompott. Aber auf dem Smartphone, auf dem iPad, nö. Na, da kann ich mir das auch nicht vorstellen auf dem iPad oder auf dem Smartphone. Das ist Du musst den Joystick nach links, bam, und den Knopf drücken und die Scheiben kaputt schmeißen. Also auch Paperboy auf den Emulatoren. Ich habe hier so ein Emulator auch drauf auf meinem Laptop jetzt. Mit dem Spiel bin ich noch nie warm geworden, so richtig. Ich hab's geliebt. Dieses Schrägfahren und irgendwas und dann. Ja, die Monster, die aus dem Gully kamen. Ja, und Kinderwagen darfst du auch nicht umfahren. Und, genau, und die Reifen, die entgegenkommen von dem bösen Nachbarn aus der Garage. Ja, und ja, aber das sind schöne Erinnerungen, ja. Deswegen mag ich den Retro-Kompott auch, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein Ding, da hörst du rein und dann denkst du dir, ah ja. Damals, das war da, schön. Ja. Und ganz großartig ist dieses Interview, das ihr gemacht habt mit diesem. Ach, ich wollte mir den Namen merken, der die Musik gemacht hat für die Spiele. Chris Hülsberg. Genau, Chris Hülsberg. Super. Total klasse. Also allein das Interview lohnt sich anzuhören. Ihr habt ja Kapitelmarken. Also der ist cool. Also für die Leute, die es nicht kennen, also der hat zum Beispiel die Musik gemacht von Jayana Sisters und die kennt jeder. Ja, aber auch von dem Gespräch, der total aufgeräumt, der Typ, ne? Hey, ja. Der ist völlig mit sich und allem klar, das ist toll und wie er das auch erzählt und wie er hingekommen ist und was er so erlebt hat. Also das Ding hat mir wirklich Spaß gemacht, also dem zuzuhören, das war richtig klasse. Mhm. Ich sag mal, die Zeit ist an mir komplett vorbeigegangen, sag ich mal. Als ich anfing mit den Konsolen, da war die Zeit ja eigentlich wieder fast vorbei von den Dingern. Aber trotzdem höre ich ihn unheimlich gern, weil so das ein oder andere, wir haben bis heute noch einen bei uns im Jugendtreff stehen, der immer noch funktioniert und da wird auch regelmäßig immer noch drauf gedaddelt auf diesen Teil. Kennt noch jemand von euch Trackmania? Sagt euch das was? Gehört von. Das ist die erste Variante davon. Gab es auf Windows 98. Es ist nicht mal wirklich Retro. Also das ist schon klar, aber es war halt diese so ja, eines der ersten Spiele. Es war halt so eins der ersten Spiele, wo du halt die Möglichkeit hattest, Rennen zu fahren und gleichzeitig Strecken selber zu bauen. Und dann konntest du halt mit zwei Leuten an der Tastatur sitzen und so weiter und dann halt gegeneinander fahren und sowas. Und da gab es immer mal wieder Neuauflagen, aber die waren alle ziemlich bescheiden. Und jetzt haben sie eine Neuauflage rausgebracht und die ist wohl scheinbar ziemlich cool, weil halt es auch einen Online-Modus gibt. Und das ist, glaube ich, so das Spiel, was ich jetzt nach ja knapp 3-4 Jahren fast kompletter Spielpause wohl mal wieder extrem einen Suchtfaktor bei mir auslösen könnte. Okay. Ja, Mensch, Klaus, du hast heute einfach vor lauter Langeweile den Aufnahmeknopf gedrückt. Ich denke ja, mal. Immer mal gerne, ne? Ich denke mal, so spontan, also das Lustige ist ja immer, wir schreiben dann halt immer, also es gibt eine Raucherbalkon-Telegram-Gruppe. Da ist manchmal eine Woche Ruhe und dann ist auch mal ein Tag, da geht es den ganzen Tag hoch und her. Also wer da Bock hat, schreibt einfach den Klaus oder mich an. Wir laden euch da ein und wir haben uns Themen aus Paldowert. Wir haben gesagt, wir reden über Android, wir reden über Apple, also Apple versus Android oder weiß der Geier was und so und nicht richtig aus dem Quark gekommen. Ja, und heute einfach Klaus gesagt, ich gehe mal kurz eine rauchen, komm gleich wieder auf den Raucherbalkon, komm rein, hallo, guten Abend, puff und drückt den Aufnahmeknopf. Und genau, so geht das jetzt. Ich sage einfach mal, aufgrund der Zeit, es ist ja 22 Uhr, ich denke mal, wir haben bestimmt anderthalb, zwei Stunden schon wieder voll, na anderthalb bestimmt, ne? Ja, ich schaue mir das mal an. Ich schneide es ein bisschen zusammen, aber ich freue mich. Ja, hat Spaß gemacht. Schön, also ja. Von meiner Seite her, frohe Ostern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das wünsche ich auch. Servus zusammen. Und Leni grüßt alle, die sie kennen. Oh. Oh, jetzt müssen wir fast noch ein bisschen in die Aufnahme geschummelt. Also die Leni war auch da. In dem Sinne. Tschüss zusammen. Ciao. Frohe Ostern. Tschüss.